Weniger auf den forschenden Theologen als auf den einfachen gläubigen Christen muss die Tatsache beunruhigend wirken, dass die vielen erhaltenen Handschriften des Neuen Testamentes den Wortlaut nicht übereinstimmend, sondern mit vielen und oft stark sinnveränderten Varianten bieten, vorausgesetzt, dass er sich überhaupt Gedanken über eine Sache macht, die ihm meist wohl nur andeutungsweise bekannt geworden ist. Denn warum soll er sich den Kopf zerbrechen über Textverschiedenheiten, da ihm doch die Bibel, die er besitzt, einen ganz eindeutigen, seit Jahrhunderten feststehenden Wortlaut bietet? Meint er etwa die Lutherbibel, so tröstet er sich mit dem Gedanken, dass die deutsche Übersetzung doch sicherlich so genau wie nur möglich dem zugrunde liegenden eindeutigen griechischen Urtext entspricht. Dass aber mit der von ihm vorausgesetzten griechischen Vor- und Unterlage die eigentliche Schwierigkeit erst auftaucht, wird dem Unkundigen gar nicht zum Bewusstsein kommen. Uns hat freilich die angebliche Geschichte der Handschriftenüberlieferung bereits gelehrt, dass schon im 4. Jahrhundert Urschriften der Evangelien nicht mehr vorhanden waren. Jetzt hören wir von einer Sintflut von Varianten. Woher kommt oder kam da zu Beginn der Neuzeit plötzlich ein fester Text? Und was garantiert dafür, dass ein bestimmter fester Text auch der echte, das heißt der ursprüngliche ist? Angesichts der zahllosen Wortverschiedenheiten drängt sich die Frage mit Recht in den Vordergrund. Wer garantierte Luther für die Echtheit und Ursprünglichkeit seiner griechischen Vorlagen? Luther vertraute auf den großen philologischen Gelehrten Erasmus, der 1516 eine gedruckte kritische Ausgabe des Neuen Testamentes veranstaltet hatte. Erasmus hat geleistet, was zu seiner Zeit möglich war. Er war ja von den Vorlagen abhängig, die ihm für die Textvergleichung zur Verfügung standen, und das war damals weitaus in der Mehrzahl die jüngeren Minuskeln. Diese Sorte Handschriften zeichnet sich in textlicher Hinsicht durch eine bemerkenswerte Verwandtschaft aus. Sie haben auffällige Varianten, die sonst nicht begegnen, gemeinsam. Dieser Textfamilie nahe steht der angeblich aus dem Anfang des 5. Jahrhunderts stammende Codex Alexandrinus A. Wir bringen ein kleines Variantenbeispiel. Im Matthäus-Evangelium 10,3 nennen die beiden uralten S und B einen Thaddäus, Codex D setzt an die Stelle des Thaddäus einen Lebäus. A fasst hier geschickt zusammen und schreibt Lebäus mit dem Zunamen Thaddäus. Aufs große Ganze gesehen wollen freilich die Namenverschiedenheiten nicht schwer wiegen, aber dies Beispiel, das sich so bescheiden darbietet, offenbart mit der Helligkeit eines Blitzes Wesentliches, lässt uns einen tiefen Einblick in die dunklen Geheimnisse des neutestamentlichen Variantenkomplexes tun. Diese Varianten vermittelt uns in der Tat die bedeutsame Erkenntnis auf dem Gebiete biblischer Textkritik, die da lautet, die Fülle aller neutestamentlichen Varianten ergießt sich in drei großen Strömen. Der anscheinend unübersehbare Variantenwirrwarr ordnet sich unter dem kritischen Blick des Philologen in drei große Gruppen, die für sich charakteristische Besonderheiten aufweisen und darum mit Recht als Textfamilien angesehen werden können. Aus unserem Beispiel lernen wir auch etwas Grundsätzliches über die verwandtschaftlichen Beziehungen der vier, besser fünf textlichen Urahnen aller Handschriften. Wie hier bei dem Namen des einen Apostels halten auch sonst die Kodizes S und B im Wortlaut meist zusammen gegen A und gegen D. Die fünfte der uralten Handschriften, Codex C, lehnt sich gern an A an. Bereits Johann Jakob Griesbach unterschied um 1800 aufgrund textlicher Eigentümlichkeiten drei Arten von Handschriften: okzidentalische, alexandrinische und konstantinopolitanische. In neuerer Zeit leisteten auf diesem Gebiet die englischen Forscher Westcott und Hort fleißige Sichtungsarbeit unter den Handschriften. Dabei kamen sie 1881 ebenfalls zur Annahme von drei bzw. vier Textgruppen. Die antiochenisch-syrische, die westliche, die abendländische, die sogenannte neutrale Gruppe und dazu noch die alexandrinische Untergruppe. Nach Ansicht der Forscher liegt in der erdrückenden Mehrzahl der erhaltenen griechischen Handschriften der Text von der Gruppe 1 vor. Den westlichen Text präsentiert Codex D nebst den altlateinischen Übersetzungen. Die Hauptvertreter des neutralen Textes sind die berühmten Unzialen S und B, während prinzipielle Zeugen für die alexandrinische Untergruppe nicht vorhanden sind. Nach Westcott und Hort kämen hierfür am ehesten noch die Kodizes A und C in Betracht. Als wichtigste und vertrauenswürdigste Vertreterschaft gilt ihnen die neutrale Textfamilie. Ihre Zeugen S und B seien angeblich nicht bloß sehr alt, sondern sie hätten auch den ursprünglichen Wortlaut nahezu rein erhalten. Sollte also wirklich das von den philologischen Forschern mit so heißem Bemühen erstrebte Ziel erreicht sein, die Wiederauffindung des ursprünglichen, echten Wortlautes der neutestamentlichen Bücher? Das käme einem wahren Wunder gleich. Man bedenke, die Varianten gehen faktisch in die Hunderttausende und da sollen ausgerechnet zwei so außerordentlich nachlässig geschriebene Kodizes wie der Sinaiticus und der Vaticanus den Text nahezu rein bringen. Außerdem müssten beide von fast variantenfreien Vorlagen abgeschrieben sein.